Als wir aber in der Richtung nach Basan zogen, rückte Og, der König von Basan, mit seinem gesamten Kriegsvolk uns entgegen, um uns bei Edrei eine Schlacht zu liefern. Da sprach Jahwe zu mir, habe keine Angst vor ihm. Denn ich gebe ihn nebst seinem ganzen Volk und seinem Land in deine Gewalt, und du magst mit ihm verfahren, wie du mit dem Amoriterkönige Sihon, der in Hesbon wohnte, verfahren bist. Und so gab Jahwe, unser Gott, auch Og, den König von Basan, mit aller seiner Mannschaft in unsere Gewalt, so dass wir ihm eine solche Niederlage bereiteten, dass ihm keiner übrig blieb, der hätte fliehen können. Damals nahmen wir alle seine Städte ein, da war kein fester Platz mehr, den wir ihnen nicht weggenommen hätten, 60 Städte, alles, was zum Bezirke Argob, zum Königreiche Ux in Basan gehörte, lauter Städte, die mit Tormauer, mit Toren und Riegeln befestigt waren. Außerdem noch zahllose offene Landstädte. Wir vollstreckten an ihnen, in gleicher Weise, wie bei Sihon, dem Könige zu Hesbon, den Bann, indem wir in jeglicher Stadt Männer, Weiber und Kinder austilgten, alles Vieh aber samt dem Raub aus den Städten behielten wir für uns als Beute. So eroberten wir damals das den beiden Amoriterkönigen gehörige Land jenseits des Jordan vom Arnonflusse bis zum Hermongebirge, die Sidonier nennen den Hermon Sirion, die Amoriter dagegen nennen ihn Senir, alle Städte in der Ebene, ganz Gilead und ganz Basan bis Salcha und Edrei, die zum Königreiche Ux gehörenden Städte in Basan. Denn Og, der König von Basan, war der letzte von den Überresten der Repeiter. Sein Sarg aus Basalt ist noch in der Ammoniterstadt Rabba zu sehen, er misst nach gewöhnlicher Elle in der Länge 9 und in der Breite 4 Ellen. Von diesem Lande nahmen wir damals Besitz. Von Aroer an, das am Arnonflusse liegt, übergab ich es nebst der Hälfte des Gebirges Gilead und den zugehörigen Städten den Rubeniten und den Gaditen. Dem halben Stamme Manasse aber übergab ich den übrigen Teil von Gilead und ganz Basan, das Königreich Ux, den ganzen Bezirk Argob, jenes ganze Basan wird Land der Repeiter genannt. Jair, der Sohn Manasses, hatte den ganzen Bezirk Argob bis zum Gebiete der Gesuriter und Machatiter eingenommen und diese Gegenden, Basan, nach seinem Namen Dörfer Jairs genannt, und so heißen sie bis auf diesen Tag. Maschir gab ich Gilead und den Rubeniten und Gaditen gab ich das Gebiet von Gilead an bis zum Arnonfluss, bis zu der Mitte des Tales als der Südgrenze, bis an den Arnonfluss, die Grenze der Ammoniter. Ferner den östlichen Teil der Steppe mit dem Jordan als Grenze vom See Kinneretetetetet an bis zum Meere der Steppe, dem Salzmeer, am Fuße der Abhänge des Pisga. Damals gebot ich euch Folgendes, Jahwe, euer Gott, hat euch dieses Land zum Besitze gegeben, aber gerüstet müsst ihr, so viele von euch kriegstüchtige Männer sind, euren Volksgenossen, den Israeliten, voranziehen, nur eure Weiber und eure Kinder, sowie euer Vieh, ich weiß, dass ihr viel Vieh habt, sollen sich in euren Städten, die ich euch verliehen habe, niederlassen, bis Jahwe euren Volksgenossen, wie euch, Ruhe verliehen hat, und auch sie das Land in Besitz genommen haben, das ihnen Jahwe, euer Gott, jenseits des Jordan verleihen will. Dann mögt ihr heimkehren, ein jeder in sein Besitztum, das ich euch verliehen habe. Josua aber gab ich damals folgende Weisung, du hast mit deinen eigenen Augen alles mit angesehen, was Jahwe, euer Gott, diesen beiden Königen widerfahren ließ, auf die gleiche Weise wird Jahwe mit allen Königreichen drüben verfahren, wohin du ziehen wirst. Du brauchst sie nicht zu fürchten, denn Jahwe, euer Gott, ist es, der für euch streitet. Auch flehte ich damals zu Jahwe um Erbarmen, indem ich sprach, O Herr, Jahwe, du hast nun bereits, deinem Knechte gezeigt, wie groß du bist und wie stark deine Hand ist, wo ist im Himmel oder auf Erden ein Gott, der solche Werke und gewaltige Taten verrichten könnte, wie du. Lass mich doch auch hinübergelangen, dass ich das schöne Land sehe, das jenseits des Jordan liegt. Diese schönen Berge und den Libanon. Aber Jahwe erzürnte sich über mich um euretwillen und erhörte mich nicht, sondern Jahwe sprach zu mir, lass es genug sein. Rede nichts weiter zu mir in dieser Sache. Steige hinauf auf den Gipfel des Pisga und lass deine Blicke nach Westen, Norden, Süden und Osten schweifen, dass du es mit deinen Augen sehest. Denn du wirst diesen Jordan nicht überschreiten. Josua aber gib Anweisung, sprich ihm Mut ein und stärke ihn, denn er soll an der Spitze dieses Volks hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du schaust, austeilen. Und so blieben wir im Tale, gegenüber von Beth-Peor.